1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt Mein Leben ist nicht normal. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ungewöhnliche Dinge tun. Vielleicht habt ihr einen ungewöhnlichen Beruf, einen sehr ungewöhnlichen Beruf und wollt mit mir darüber sprechen. Oder vielleicht habt ihr ein sehr ungewöhnliches Hobby und wollt mit mir darüber sprechen. Vielleicht habt ihr auch paranormale Fähigkeiten. Das heißt, ihr könnt Kontakt zu Geistern oder zu Verstorbenen aufnehmen und sagt auch deshalb, mein Leben ist nicht normal. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die einen ungewöhnlichen Körper haben und aufgrund dessen auch sagen, ich entspreche nicht der Norm, mein Leben ist nicht normal. Oder die durch äußere Umstände zu einem ungewöhnlichen Leben gezwungen sind. Also ich bin sehr gespannt auf euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Es gibt auch Leute, die aufgrund ihrer Sexualität, die vielleicht eine sehr ungewöhnliche, eine sehr krasse Sexualität haben, die auch deshalb sagen, mein Leben ist nicht normal. Also 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Angelika. Angelika ist 48. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen, Jürgen. Du sagst auch, mein Leben ist nicht normal. Ja, also mehr sagen es eigentlich die anderen, meine Umwelt. Aha, warum? Ja, also ich habe eigentlich einen relativ normalen Beruf. Also ich habe Gesang studiert, bin Sängerin. Mhm. Aber ich reise seit über 20 Jahren in den Ferien nur mit Rucksack, Zelt und Gitarre um die ganze Welt und mache mit den Völkern Musik. Ach, auf der ganzen Welt. Was heißt, ja. Was heißt, du machst mit den Völkern Musik? Ich gehe einfach los. Das heißt, ich buche nur den Flug in irgendein Land. Mhm. Und dann schaue ich, was passiert. Dann gehe ich entweder durch die Slums oder setze mich auf die Straße und komme so in den Kontakt mit den unterschiedlichen Menschen. Zum Beispiel, du sagst gerade Stichwort Slums. Warst du schon mal in Brasilien? Ja, nee, Brasilien nicht, aber ich war letztes Jahr gerade in Peru. Okay, Slums, das sind ja die ärmsten Menschen in einem Land, wo es auch sehr gefährlich ist für einen westlichen Menschen. Jetzt sehe ich gerade dich, du tauchst da auf, du bist normal, wahrscheinlich gut angezogen, angezogen. Nein, ich bin da eben nicht als Sängerin, sondern ich komme ziemlich der Haut daher, wie der Bayer sagt. Was heißt das? Das heißt, in Globetrotter-Ausrüstung. Na gut, aber wahrscheinlich für so arme Menschen immer noch sieht das wohlhabend aus. Und du hast deine Gitarre dabei. Ja. Setz dich mal voraus, dass es eine Gitarre ist. Ja, genau. Ja. Und ich setze mich dann auf die Straße und fange dann das Singen an. Und dann kommen die Menschen auf mich zu. Und ich habe also gerade auch in Peking bin ich nachts, also ab Mitternacht dann durch die Slums und habe mit den Menschen gesungen. Und das ist irre, wenn ich dann heimkomme, dann denke ich mir, jetzt habe ich so viele Geschichten gehört, aber ich kann ja gar kein Chinesisch und die können kein Englisch. Und trotzdem bin ich voll mit Geschichten. Welche Lieder singst du? Querbeet aus der ganzen Welt. Also was ich überall gelernt habe, auf meinen ganzen Reisen sammle ich dann auch die Lieder, die mir die Leute vorsingen. Und ja, das teilweise gebe ich das dann auch meinen Studenten weiter. Ja. Oder eben sonst überall, wo ich halt sitze. Singst du auch deutsche Lieder? Auch. Sind das dann eher Pop-Songs oder Volkslieder? Querbeet. Das kommt einfach drauf an, auf die Melodie, was die Menschen anspringen, sozusagen. Zum Beispiel Peking. Peking finde ich ja sehr interessant. Du warst in Peking. Ja. Auf was springen die Menschen da an? Auf welche Art von Musik? Also Balladen dann eher weniger, weil da verstehen sie den Text nicht. Mhm. Sondern dann eher, was rhythmisch ist, was irgendwie eine tolle Melodie hat. Gibt es denn so deiner Erfahrung nach, wie viele Jahre machst du das jetzt schon, sagst du? Über 20 Jahre. 20 Jahre, das ist ja Wahnsinn. Ja. Da warst du ja in der ganzen Welt fast schon. Ja, gibt es so Highlights von Liedern, wo du sagst, die kommen eigentlich überall an? Kann man gar nicht sagen. Es ist völlig unterschiedlich. Also mein Problem ist eigentlich immer dann, egal wo ich, in welches Land ich komme, kurz vorher beginnt dort irgendeine Katastrophe. Entweder Natur oder es bricht ein Krieg aus oder es ist so wie in Papua-Neuguinea, da bin ich damals durch. Das war sehr, sehr interessant, weil wenn ich mit der Gitarre kam, also das ist es momentan das kriminellste Land der Erde und dann haben mich die Menschen beschützt. Ich habe mich dort einfach in Port Moresby auf den Platz gesetzt, obwohl jeder gesagt hat, du spinnst, du darfst keinen Schritt alleine dort gehen. Habe ich natürlich doch gemacht, weil ich fliege nicht um die halbe Welt, um mich dann ins Hotel zu hocken. Und dann haben sie mich wirklich beschützt und alles für mich getan. Und wenn ich ohne Gitarre kam, haben sie mir die Machete an die Gurgel gehalten. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber das heißt, du bist eine sehr mutige Frau. Es gab sicher schon. Was war die brenzligste Situation bisher für dich? Das war gleich meine erste Reise in Australien. Da hat mich am dritten Tag meiner zweimonatigen Reise der Busfahrer nachts in den Busch gefahren und hat alles ausgestellt. Also Motor ausgemacht, Licht ausgemacht. Ich war ganz alleine nur noch da drin, wusste überhaupt nicht, wo ich bin. In Australien? In Australien, ja. Und was ist dann geschehen? Bei mir lief dann einfach nur ein Film ab und ich dachte, ich muss irgendwie raus aus diesem Kübel. Das klappte nicht. Also ich habe dann sofort gesehen, okay, Tür eintreten geht nicht. Und bevor der überhaupt aufstehen konnte, habe ich ihm erstmal das hohe C um die Ohren gehaut. Und dann... Wie, du hast ganz hoch gesungen? Ich habe einfach ganz... Um ihn abzuschrecken? Ach, das ist ja total gekreischt. Und habe mich sofort auf ihn gestürzt und habe auf ihn eingeschlagen. Und der ist so erschrocken, dass der mich pfeilgrad dann heimgefahren hat. Er hat zwar gesagt, ich soll ja nie wieder bei ihm im Bus einsteigen. Das war aber haarscharf. Ne? Das hätte aber wirklich ganz, ganz übel ausgehen können. Ja gut, aber solche Situationen hatte ich dann. In Madagaskar bin ich durch einen Krieg einen Monat. Zwei Tage bevor ich dorthin gekommen bin, haben die Bürgerkrieg angefangen. Und eben solche Geschichten passieren mir ständig. Wenn du dann auf der Straße und auf Plätzen spielst, sammelst du auch Geld? Nein, also das war nur das einmalige Projekt, das ich eben vor einigen Jahren gemacht habe. Da wollte ich einfach mal feststellen, was in unserem Sprachraum die Stimme noch bedeutet. Und da bin ich einfach losgetrampt, ohne Geld, ohne Kreditkarte, ohne Handy. Ach so. Und habe mich 5 Wochen als Wandermusikantin durchs Leben geschlagen. Das war genau in welchem Land? Das war Deutschland, Österreich, Italien, also Südtirol, Schweiz und Liechtenstein. Was ist denn deine Erfahrung nach diesen vielen, vielen Reisejahren? Welches war denn eigentlich so das angenehmste Land, wo du aufgetreten bist, wo du gesungen hast? Das kann man so nicht sagen. Also das sind immer diese menschlichen Begegnungen. Oder auch wenn ich in der Transip dann sitze mit Leuten aus der ganzen Welt und wir singen uns dann gegenseitig. Du meinst die Transsibirische Eisenbahn? Ja, genau. Die eine Riesenstrecke fährt von Moskau bis... Also ich bin von Peking nach Moskau gefahren. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Über die Mongolei und so. Und da sind dann eben einzelne Abteile, wo dann auch erstmal nur Globetrotter aus der ganzen Welt sind. Ja. Und da saßen wir dann nächtelang und haben uns gegenseitig Lieder gelernt. Weil ich ja die Gitarre dabei hatte. Toll. und Sind die Leute denn, wenn du in so ganz exotischen Ländern bist, kennen die überhaupt Deutschland? Teils, also durchs Internet jetzt schon, also das fand ich jetzt auch ganz schräg, zum Beispiel in Nepal, da habe ich ein Planpatenkind gehabt und das habe ich besucht und also die haben dann dort in diesen kleinen Dörfern, wo man wirklich also sehr abenteuerlich überhaupt hinkommt, also ich würde es auch nie wieder finden, aber einen Internetanschluss haben sie. Also das ist, sie haben zwar keine Schuhe, aber Internetcafé. Und daher ist Deutschland dann bekannt. Ja. Interessieren die sich denn auch für unser Lied gut? Kommt schon mal die Frage, was singt man in Deutschland? Was mögen Deutsche? Teilweise. Es ist so, dass in den letzten Jahren ich das sehr, sehr schade fand, dass alles eigentlich so amerikanisiert wurde. Mhm. Also durch die Missionare wurde eigentlich so dieses, ich nenne es immer so Pseudo-Gospel, wird da eingeschleppt, sag ich mal, und ihr eigenes Liedgut geht eigentlich immer mehr im Bach runter. Das habe ich eigentlich die letzten sechs Jahre. Das ist ja hier genauso. Ja, bei uns ja so und so. Also hier sowieso, genau. In Westeuropa ist das sowieso. Wie ist das in arabischen Ländern? Kann man da als Frau alleine rumreisen und singen? Das habe ich jetzt, also ich war Israel und so, aber direkt die anderen Länder. Da warst so du Ägypten noch nicht. War ich, nein, weil ich habe einfach irgendwo noch ein Problem, mich total zu verschleiern und und ich bin einfach zu renitent. Ich glaube, ich würde dort sofort im Gefängnis landen. Also das ist ja schon, das passt ja nur wirklich. Ich führe einen, also mein Leben ist nicht normal, ein unnormales Leben. Warum machst du das? Ich war früher sehr viel auf Konzertreisen, auf Tourneen in der halben Welt und habe aber außer Konzertsälen, Hotels und Flughäfen eigentlich nichts gekannt. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass mir das zu wenig ist. Dass ich eigentlich von Land und Leuten überhaupt nichts mitbekomme. Kam die Idee dann? Ja, und da habe ich dann einfach mit dem anderen aufgehört und habe angefangen, dann einfach 6-8 Wochen im Jahr dann einfach so drauf loszuziehen. Aber dein Geld verdienst du in Deutschland als Gesangslehrerin? Unter anderem, ja. Unter anderem. Also an zwei Universitäten Gesang und dann noch Klavier und Schauspiel und solche Sachen, ja. Und nie Angst gehabt? Nein, eigentlich nicht. Also im Nachhinein muss ich sagen, wenn dann die Leute, wenn ich so erzählt habe, was mir alles passiert ist, und die Leute sagen, sag mal, bist du wahnsinnig, du danke deinem Schöpfer, dass du überhaupt noch da hockst, dann merke ich schon, oh, verflixt, das war eigentlich doch eng. Genau, das ist ja oft so, dass man im Nachhinein irgendwie denkt, oh, war ja, das war haarscharf. Ja, also in der Situation selber geht's mir eigentlich gar nicht so. Und auch, ich meine, ich bin in Papua überfallen worden und lauter ich mein, so Sachen. Du bist ja nur auch sehr, sehr reiseerfahren schon. Und dann kann man ja in so Situationen, ist man aufgrund der Erfahrung ja schon ein bisschen klüger vielleicht, sich zu verhalten, als wenn man ganz, ganz frisch anfängt. Ja, also gewisse Länder würde ich auch niemandem empfehlen, wenn man nicht schon eine gewisse Erfahrung hat. Das glaube ich. Jetzt steht der Sommer vor der Tür. Wo geht's dieses Jahr hin? Dieses Jahr ist es eigentlich mehr oder weniger Deutschland. Ich bin auf Lesereise mit meinem Buch, weil ich das anders auch nicht schaffe. Also erstmal nichts geplant. Diesmal also keine, weil da brauche ich wirklich 5-6 Wochen und das geht halt auch nicht. Ja. Also man kann nicht alles machen. Nein, natürlich. Leider. Angelika, sehr interessant. Herzlichen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja. Und dass immer alles gut geht, vor allem. Ja, das hoffe ich auch. Also dir auch alles Dankeschön, Gute. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, mein Leben ist nicht normal. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die auch von sich aus sagen, mein Leben ist nicht normal. Ich habe einen ungewöhnlichen Beruf, ich habe ein ungewöhnliches Hobby, ich kann Geister sehen, ich habe eine völlig abgefahrene Sexualität, ich habe einen ungewöhnlichen Körper und so weiter und so weiter. Wenn ihr von euch aus sagt, mein Leben ist nicht normal, entspricht so nicht der Norm, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50. So hat sich auch Alexander gemeldet und der ist 26. Guten Morgen, Alexander. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Einen wunderschönen. Ja, warum ist dein Leben nicht normal? Ja, zu meinem eigentlichen Hauptberuf, den ich ausübe, den ich auch nicht gerne preisgeben möchte im Fernsehen, aufgrund dessen, weil ich halt einen sehr großen Bekanntenkreis habe, arbeite ich noch nebenbei bei einer Flirtline. Eine Flirtline. Das heißt, im Klartext, was genau machst du da? Ich verkaufe meine Stimme. Bitte? Ich verkaufe meine Stimme. Also du machst Sextalk. Richtig. Ja. Nur nicht, dass ich halt mit Frauen telefoniere, sondern ich als Mann verkaufe meine Stimme als Frau. Du verkaufst deine Stimme als Frau? Das heißt, du spielst eine Frau? Ganz genau. Und telefonierst aber dann mit Männern? Richtig. Mit heterosexuellen Männern? Heterosexuellen Männern, bisexuellen Männern, genau, die auf jeden Fall eine Frau suchen. Ja. Und die bekommen sie auch. Ist die Stimme so ähnlich wie jetzt oder kannst du sie noch mehr mehr verstellen. Nee, also wenn ich mich also in die Frau verwandle, dann würden sie das auch nicht merken. Kannst du dich vielleicht für mich auch mal kurz in die Frau verwandeln und in der Stimme weitersprechen? Zum Beispiel würde ich dir jetzt... Also soll ich jetzt das Ganze, also bis du sagst ab jetzt und dann weiter und dann telefoniere ich ganz normal als Frau halt. Genau, sagen wir mal ab jetzt als Frau bitte. Okay, wie du möchtest. Ja. Dann ab jetzt. Ab jetzt. Wie oft machst du das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das schon eine ganze Weile. Ich liebe es, als Frau zu leben und als Frau mich zu verkaufen. Ja. Den besonderen Spaß, den besonderen Fun, den Männern zu bieten. Ja. Und in der Rolle als Magdalena fühle ich mich einfach nur... Als Magdalena. Was sind denn so, liebe Magdalena, was sind denn so die Wünsche, die Hauptwünsche am Telefon von den Männern, die du ihnen in der Fantasie dann erfüllen sollst? Ohne jetzt zu pornografisch zu werden, du verstehst. Da hast du recht. Es ist so, die Männer lieben es einfach, in einer ganz anderen Welt zu sein. Sie lieben es, mich zu berühren. Die lieben die Fantasie. Die lieben es, wenn ich mich beschreibe. Ja. Damit fängt es schon an. Dann beschreib dich doch bitte mal. Ja, ich bin 1,75 Meter groß, habe schwarze, lange Haare, habe eine schöne Oberweite, also was zum Fassen auf jeden Fall. Also da werden schon die Männer richtig rattig. Und sie lieben es, wenn ich denen meine Augen beschreibe, so kastanienbraun. Ja. Schöne lange Beine, schön rasiert. Natürlich. Du bist jetzt gerade immer so ein bisschen hergeflutscht zwischen Frau und deiner normalen Stimme. Ja, so einen ganz großen Unterschied habe ich gar nicht gemerkt, muss ich sagen. Wirklich nicht? Nee, weil du hast nicht eine sehr tiefe Stimme, sodass du durchaus auch als Frauenstimme rüberkommst. Ist ja nicht schlimm, ist ja normal. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diesen Job bekommen habe, gab es damals in der Zeitung ein Inserat. Und da stand drauf, nette Telefonstimme gesucht. Ich habe mich total angesprochen gefühlt, habe dort angerufen. Und habe dann auf diesem Band gesprochen, weil da niemand am Telefon sonst gewesen war. Und interessierte mich und habe dann halt meinen Namen, meine Telefonnummer mitgeteilt und dann haben die sich bei mir gemeldet. Ja. Und die ganze Zeit ging diese Frau davon aus, dass ich eine Frau bin. Bis heute haben sie eigentlich Kinder und ich so, nee, habe ich nicht. Und dann meinte sie, ja, wir bieten diesen besonderen Service halt an, ja. Und dann dachte ich mir, was meint die eigentlich, ja. Und dann habe ich ihr gesagt, hören Sie mal, ich bin eigentlich keine Frau. Und dann meinte sie, nee, das glaube ich Ihnen nicht. Nee, dann geht das überhaupt nicht. Da können Sie auf gar keinen Fall bei uns arbeiten. Ja. Aber diese Frau war so fasziniert und hat mit einer Chefin telefoniert, hat ihr den Anrufbeantworter abgespielt und meinte, wir probieren es mal mit ihm aus. Das heißt, du bist da unter den Kolleginnen der einzige Mann. Ganz genau so ist es. Und die Chefin und deine Auftraggeber, also der Chef und die Chefin, die wissen Bescheid und das ist auch völlig in Ordnung. Richtig. Ist ein bisschen, hat irgendein Mann dich ertappt dabei schon? Nein. Wirklich nicht. Männer haben es nicht gemerkt. Bist du in deinem normalen Leben schwul? Ja. Ja. Ich glaube, das muss man dann auch sein, sonst macht das keinen so einen großen Spaß, oder? Mein Vorteil ist natürlich, ich weiß, was die Männer mögen. Natürlich. Wobei natürlich der Heteromann ein bisschen was anderes will als der schwule Mann. Richtig, aber ich kann mich in beiden Rollen hineinversetzen. Ja, du möchtest deinen normalen Beruf nicht nennen, das respektiere ich auch, aber dennoch so die Frage, ist das ein ganz normaler, seriöser Beruf? Es ist ein ganz normaler, seriöser Beruf. Und wahrscheinlich würden alle aus allen Wolken fallen, wenn die das erfahren würden in deinem Umfeld, was du machst. Das ist richtig. Wie lange machst du das schon? Ich mache das schon knapp 7 Jahre. 7 Jahre schon? Und also bevor ich diesen Hauptberuf hatte, habe ich das schon gemacht. Wie viele Stunden am Tag oder in der Woche? Also es ist so, man lockt sich halt ein und man kann eigentlich rund um die Uhr arbeiten. Das kannst du von zu Hause aus machen, ne? Das kann man von zu Hause. Man wählt sich halt ein. Im Durchschnitt, wie viele Stunden machst du in der Woche? Also wenn ich meine 2 Stunden soll erreicht habe, mit Männern zu telefonieren, bin ich glücklich. Also pro Tag? Pro Tag, wenn ich das schaffe. Das heißt, du kommst dann von der Arbeit, was immer du auch machst, nach Hause, machst dir ein Bütterchen und dann setzt du dich ans Telefon und machst die Männer rattig. Ganz genau. Vielleicht bügele ich noch nebenbei noch meine Hemden, ne, und dann quatsche ich mit den Männern und entführe sie halt in verschiedenen Fantasien. Wenn die Jungs wüssten, du bügelst deine Hemden und bist ein Kerl, die würden... Aber es kommt ja nur darauf an, auf die perfekte Täuschung, ne? Auf die perfekte Illusion kommt es an. Richtig, da hast du natürlich recht. Aber ich sag ganz ehrlich, die Männer, mit denen ich telefoniert habe, die haben es bis heute nicht gemerkt. Und viele waren mir so verfallen, dass sie sogar bis heute mich noch immer anrufen und wollen persönlich mich am Telefon haben. Jetzt nochmal zu den Wünschen. Sind das sehr, sehr krasse Wünsche, die die Männer haben in der Fantasie? Es sind, was abgesehen jetzt von den Wünschen, worauf ich eingehen werde, du wirst nicht glauben, es sind unter diesen Männern, die da anrufen, das sind Rechtsanwälte, das sind Polizisten, ja, Leute, das glaub ich, die wirklich einen ganz normalen Beruf ausüben. Aber sagen wir hier, aber sagen wo du niemals denken würdest, dass die sowas, überhaupt solche Fantasien haben. Aber vorab gefragt, bevor wir auf die Fantasie kommen, sagen die denn hier ist so und so, ich bin vom Beruf Rechtsanwalt, das sagen die doch nicht, oder? Sagen wir mal so, ich schaffe es, den Mann so um die Finger zu wickeln, dass er sich interessanter machen möchte und ich setze dann noch einen drauf. Das heißt, du kitzelst das raus, was die vom Beruf sind. Ganz zum genau. Beispiel. So, das lernen wir alle. Jetzt haben wir einen hochseriösen Rechtsanwalt zum Beispiel, das hast du rausbekommen. Was sind das so für Wünsche, die vielleicht sogar dich schockieren? Also was mich so schockiert hat, war zum Beispiel, dass einer es sehr gerne mit seiner Mutter treibt. Also wenn ich so ganz offen reden darf. Ja klar, wir fragen dich. Er mag es, wenn seine Mutter mit ihm Sex hat. Und sein größter Wunsch ist es, dass ich dabei bin. Aber er hatte das noch nicht, das ist alles eine Fantasiegeschichte. Es ist ob du es glaubst oder nicht, dieser Mann macht es sogar mit seiner Mutter. Wie ist denn das für dich, wenn du dann sowas Perverses hörst? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile ein richtig dickes Fell, weil ich habe Sachen gehört, also mittlerweile sehe ich die Männer auch in meinem Beruf, wie ich beobachte, mit ganz anderen Augen. Hat diese Sex-Talk-Geschichte, die du ja machst, zur Folge, dass du die Männerwelt mehr verachtest? Nein, das nicht. Das nicht. Aber ich sehe es mit ganz anderen Augen. Ich verachte sie nicht. Ich sehe sie halt zwar als Männer, aber ich sehe, dass sie halt viele Männer eine perverse Veranlagung haben. Ich verstehe. Nehmen wir an, du würdest auf einer Bank arbeiten und da sitzen dir gegenüber hochseriöse, geschniegelte Manager und du weißt, was eventuell in deren Köpfen so vor sich geht. Ja, ich denke mir... Oder ahnst du das? Ich denke mir einen Teil, aber ich sag's natürlich. Natürlich nicht, aber natürlich nicht. Männer mit ganz anderen Augen. Aber ich habe auch natürlich Männer, die es lieben, eine Domina zu haben. Mhm. Und die machen natürlich alles das, was ich denen sage. Das heißt, wenn er möchte gerne, dass er mein Hund ist, dann machen die auch wirklich die abstrusen Dinge. Ich habe sogar dazu gebracht, dass diese Männer, dass sie wirklich bellen, wenn ich es denen sage. Da würde ich gerne mal zuhören. Du müsstest uns mal dazuschalten oder dich mal zu uns zuschalten, ohne dass die das wissen. Nein, Scherz, kann man natürlich nicht. Aber wir hätten alle unseren Spaß hier. Du wirst es nicht glauben. Also die bellen und die machen sogar Pipi, wenn ich das denen sage. Ja, ich glaube. Und viele Männer mögen es sogar, wenn ich auf Toilette gehe und dann Wasser. Ich verstehe. Anlasse. Natürlich habe ich da meine Strategien, wie ich das anstelle. Ne? So, Alexander, wo sind bei dir die Grenzen, wo du auch in der Fantasie nicht mehr mitgehst? Wenn es um Kinder geht. Gibt es solche Wünsche auch, die an dich herangetragen werden? Ja, aber da lege ich auf. Wobei jedes Beenden des Gesprächs meine Ranking-Zeit vernichtet. Und umso niedriger sie ist, umso weniger Gespräche bekomme ich. Mhm. So, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Was verdient man denn eigentlich damit, wenn du 2 Stunden getalkt hast? Was gibt's für die 2 Stunden? Also ich bekomme pro Minute knapp 15 Cent. Ja, da musst du eine ganze Menge reden, ne? Dass da was zusammenkommt. Richtig. Und vor allen Dingen, du wirst es selten haben, dass ein Mann... Du wirst mal Glück haben, wenn du merkst, 30 Minuten telefoniert dieser Mann mit dir ununterbrochen. Mhm. Genau. Was ist denn so die Durchschnittsgesprächszeit? Wenn du 15 Minuten mit jemandem telefonierst, kannst du dich glücklich schätzen. Ja. Warum machst du das? Es ist natürlich meine Aufgabe, ihn so lange wie möglich auch am Telefon natürlich, zu halten. Natürlich. Und wenn die so doof sind und sich so lange dran nehmen lassen, ist es deren Bier. Kein Mitleid. Ja. Warum machst du das? Warum mache ich das? Ist es das... Ich sage mal so, ich bin ein Mann, ja. Aber aufgrund meiner Homosexualität habe ich natürlich immer gerne ich wäre gerne vielleicht eine Frau, aber ich traue mich nicht, diese Operation zu machen. Ach so, verstehe. Ja? Also steht im Moment, es steht im Vordergrund gar nicht so, dass das Geld verdienen, sondern auch der persönliche Spaß dabei. Richtig. Verstehe. Ganz genau. Ich kann in dem Moment einfach eine Frau sein. Aber ich weiß ganz genau, sobald ich wieder auflege. Bist ein Mann. Und dann bin ich wieder der ganz normale junge Mann. Verstehe. Richtig. Alexander, was genau? Ja? Ich habe eine Sache, das werde ich nie vergessen, wenn du das noch hören möchtest. Gerne. Da hatte ich einen Mann, der war wirklich total abgefahren. Der meinte zu mir, er hat gerne Sex mit seiner Freundin. Mhm. Und er findet das, und jedes Mal, wenn sie Sex haben, wenn er gekommen ist, hat er das in einer Flasche. Mhm. Verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Und irgendwann mal war er so geil und dann hat er es total schön empfunden, als seine Freundin das ganze alte Sperma, was schon fast über einen Monat alt ist, runtergeschüttet hat. Das war für mich ein Würgemoment, ja, wo ich sagte, ich musste wirklich mich abmelden. Da hast du, hartgesottener Typ, aufgelegt. Da war Schluss mit Lust. Ich will sagen, es gibt wirklich keine Grenzen. Also du erlebst jeden Tag immer was anderes. Das glaube ich. Alexander, es war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Und, ja, ich fand das auch total nett, mich mal mit dir zu unterhalten. Ich glaube, die Jungs denken gar nicht darüber nach, ist da ein Mann oder ist eine Frau. Wenn die Stimme einigermaßen für die okay ist, dann kommt es auf die Fantasie an und dann ab die Post. So ist genau, es. Genau. Ich hoffe doch. Alexander, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 zu unserem Thema Mein Leben ist nicht normal. Führt ihr oder macht ihr auch etwas in eurem Leben, was eigentlich nicht so der Norm entspricht und ihr demzufolge sagt, mein Leben ist nicht normal? Wenn dem so ist, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Christoph ist hier und Christoph ist 25. Guten Morgen, Christoph. Ja, Domian? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ah, ja, Christoph ist mein Name. Ich komme aus der Nähe von Bremen. Ja. Und hast du unserem Thema angerufen? Richtig, genau. Ja. Mein Leben ist nicht normal. Und warum das nicht? Kann ich auch mit Fug und Recht so sagen, weil ich Agoraphobiker bin. Das erklärst du uns. Ja, also Agoraphobie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel aus einem zusammengesetzt von Agora, der Marktplatz, und Phobie, die Angst. Und meint so viel wie eben halt Platzangst im klassischen Sinne, also keine Klaustrophobie vor Enge, mhm, sondern bei mir dreht es sich um weite Flächen, mhm, vor denen ich Angst habe. Ja. Das schränkt ein normales Leben wahrscheinlich ziemlich ein. Du kannst mal nie auf den Marktplatz, ja, gehen. Ja, obwohl das ist eigentlich nicht das Schwierige, das fällt mir nicht schwer. Was mir passiert ist, ich hatte mal einen Epilepsie-ähnlichen Anfall, ich betone auch Epilepsie-ähnlich, mhm, was, ich bin kein Epileptiker. Mhm. Ist eine lange Vorgeschichte, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ja, okay. Ich habe einen epilepsie-ähnlichen Anfall während meines Studiums auf einer Straße bekommen, mhm, und seitdem habe ich eben halt diese Angststörung. Ach so, das heißt, so lange hast du die noch gar nicht, diese Angststörung? Ja, 2007 habe ich die, seit 2007. 2007. Jetzt erklär uns doch mal genau, wo du konkret Angst hast, in welchen Situationen und in welchen Orten. Ja, also früher hatte ich wirklich vor jeder Straße Angst, also als es ganz frisch war. Hm. Und ich musste auch mein Studium abbrechen und das Semester konnte ich auch völlig vergessen. Was hast du denn studiert? Mathematik und Geschichte auf Lehramt. Ah ja. Mhm. Und war schon ziemlich stressig und das alles, das kann natürlich auch eine Ursache dessen sein. Mhm. Und ich kam dann in die Psychiatrie rein, mhm, und das... Also da war die Angst vor du konntest gar nicht auf Straßen gehen und gar nicht raus, richtig, oder auch nicht in einen Hörsaal gehen. Hörsaal ging, aber Straßen nicht. Ja. Das war das große Problem. Und da ich in Göttingen studiert habe, war es eben halt sehr schwierig. Ne? Also es wimmelte ja so gerade vor Straßen. Nicht nur in Göttingen, sondern es wimmelt ja auch in anderen Städten vor Straßen. Ja, obwohl ich komme aus einer kleinen Stadt bei Bremen. Ach so, meinst du das? Verstehe. Das, mhm, das ist nicht so schlimm und eklatant, mhm, wie jetzt in dieser Großstadt. Und Wie ist es denn heute? Ist es immer noch so bei den Straßen, dass die Straßen ängstigen? Ja, aber nur noch, ich kann damit umgehen, auf kleinere Straßen rüberzugehen. Mhm. Bei größeren Straßen muss ich Leute ansprechen. das hilft nichts. Wie, was sagst du denen dann? Ja, ich sage, können Sie mir helfen und mit dem ganzen Sachverhalt, mit der Angst, so wie ich dir das eben erzählt habe. Und ja, dann helfen die mir meistens. Geht es denn da, besteht die Angst darin, die Straße nicht überqueren zu können, oder besteht die Angst darin, überhaupt auf dieser Straße sich zu befinden? Beides kann man sagen, glaube ich, beides. Aber was können dir dann andere Leute, oder wobei können dir andere Leute helfen? Was machen die denn dann? Die begleiten mich rüber. Sobald jemand neben mir geht, ist es kein Problem. Also das habe ich mir mittlerweile auch schon antrainiert. Ja. Also geht es doch um das Überqueren der Straße? Richtig, genau, ja. Ja, also wenn ich da alleine mitten stehen würde, hätte ich ziemliche Panikattacken. Also ich könnte mich gar nicht mehr zurück oder vor bewegen. Also könntest du denn am Häuserrand dich weiter bewegen? Alleine? Geht das? Also entlang des Häuser gehen? Das geht auf Fußwegen und etc. geht das alles. Also sobald ich da irgendwo was habe, was in meiner Nähe ist, was da steht, ist es auch in Ordnung. Aber so auf einer Kreuzung ist es ja relativ, wie soll ich sagen, ich verstehe. Frei, also je näher da irgendein Haus ist oder was, wo du dich fast dran lehnen kannst, desto angenehmer für dich. Und, ja. Und je mehr du in die Mitte gehst, sei es eine Straße oder ein Platz oder so etwas, desto schrecklicher für dich. Speziell Straßenplätze eigentlich nicht so. Was ja komisch ist, wenn du auf einen du könntest alleine auf einen großen Platz gehen. Ja. Aber das ist ja merkwürdig. Aber das kann, also ich vermute, das ist wie gesagt eine Vermutung, dass damit zu tun hat, dass ich eben halt auf einer schwarz asphaltierten Straße eben halt zusammengebrochen bin. Dass es damit irgendwie zusammenhängt. Ja. Ich weiß es nicht. So, ich kann es nicht sagen. Du hast hier Sendung, mein Leben ist nicht normal. Inwiefern schränkt dich jetzt diese Erkrankung, kann man ja als Erkrankung bezeichnen, inwiefern beschränkt dich diese Erkrankung in deinem Leben ein? Ja, also ich muss immer mehr planen als andere, denke ich. Zum Beispiel, erklär es mal. Ja, also ich würde sagen, okay, wenn ich irgendwo, sag ich mal, nach Bremen hinfahre oder sonst irgendwo, gucke ich mir vorher schon mal die Landkarten an, ne? Mhm. Also oder bei Google Earth oder weiß ich wo, wie breit da die Straßen sind und wie und was, wie kann ich mich da am besten verhalten und so weiter. Mhm. Und ja. Und je enger die Straße, desto besser. Desto besser, ja, genau. Ja. Also Solltest du irgendwo eine nach Neapel ziehen oder irgendwo in eine enge Altstadt ziehen. Ja, so nach Rom oder so. Ja, Rom war nicht schlecht, da war ich übrigens schon mal. Ja. Hast du denn dein Studium wieder aufnehmen können? Ja, habe ich, aber es hat nichtsdestotrotz trotzdem, da es schon unter dem Zeitpunkt keinen guten Stern stand, weil ich eben halt auch Folgeveranstaltungen nicht besuchen konnte, weil das ja eben halt alles ausgefallen ist, das erste Semester. Mhm. Konnte ich eben halt auch nicht besuchen und so hat sich das in die Länge gezogen alles. Bist du denn im Moment immer noch Student? Nein, ich bin exmatrikuliert, also ich bin kein Student mehr, will mich aber wieder im Herbst will ich weiter studieren, sofern das mit meinen Bewerbungen erfolgreich läuft. Ah, verstehe. Das heißt also, aufgrund dieser Erkrankung musstest du auch aus deinem Studium erstmal rausgehen? Nein, das hat damit nichts zu tun. Ach, das hat nichts. Ich bin dreimal durch eine Matheprüfung geflogen und naja. Verstehe. Muss ich mal wieder neu orientieren. Wie ist das denn, wenn du so privat, wenn du mal am Wochenende ausgehen willst, ins Kino, in die Disco oder sowas, planst du das auch ganz genau und guckst ja an, wie sind die Straßenverhältnisse dort, wo ich hingehe? Ja, also ich mache das, also dann gehe ich eigentlich kaum alleine los, sondern nur mit meinem Kumpel. Obwohl ich muss sagen, wenn ich allein losgehen würde, sage ich mal, wäre es schon ein Problem, wenn zum Beispiel jetzt die Busanbindungen so ungünstig verlaufen, dass ich erst sehr viel Wartezeit habe da, also sehr viele Stunden dann wieder bis zum ersten Bus habe. Und das ist eigentlich nicht gerade von Vorteil. Machst du denn überhaupt viel allein? Nö, an sich nicht. Ich mache das eigentlich größtenteils alles mit einem Kumpel zusammen. Ja, fühlst du dich am wohlsten in deinen vier Wänden zu Hause? Ja, mal so. Also, ich sag mir immer, also Augen zu und durch manchmal. Manchmal, wenn das zum Beispiel so ein Wetter ist wie heute, also heute war es extrem schwül hier oben, dann ist es nicht schön, sag ich mal so. Mhm. Ne? Aber wenn es so normal ist, dann ist es eigentlich kein Problem. Sagen wir so, es verkompliziert das Leben ja schon enorm. Ja. Bist du denn zurzeit in einer, oder bist du in einer Behandlung, einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung deshalb? Psychiatrisch ja, psychologisch nein. Das heißt, ich war einmal, als ich noch Student in Göttingen war, war ich noch... Hast du gerade angedeutet, genau. Ja, hatte ich eine Psychotherapie, weil die Wartezeiten so lang sind, mhm, hier bei Bremen. Es ist so kompliziert, sag ich mal, einen Therapeuten zu finden, weil die lange Vorlaufzeit haben. Ich weiß. Und bis zum nächsten Studentenplatz würde es sich vielleicht gar nicht lohnen. Also im Moment machst du nichts? Ja, bis auf meinen Psychiater, der mit medikamentös... Ach so, das schon. Mhm. Das mache ich, ja. Wie fühlst du dich denn in dieser Lebenssituation? Wie fühle ich mich? Ja, das ist sehr zwiegespalten. Also ich... Also es könnte ja sein, dass du sagst, ich habe das jetzt und ich habe mich damit arrangiert. Oder du könntest ja sagen, es ist schon für mich belastend und ich habe eine Sehnsucht, mal wieder ganz normal rausgehen zu können, zu leben und so weiter, wie ich es von früher kenne. Hm. Ich sag mal so, ich habe gewissermaßen aus der Not eine Tugend gemacht. Hm. Und darauf bin ich eigentlich gewissermaßen stolz, dass ich Leute ansprechen kann und die mir helfen. Verstehe, das ist schon mutig dann auch. Ja, und da, das hat auch Selbstvertrauen einerseits gegeben, andererseits haben wir nicht so einen Sonderling, nicht? Also wie gesagt, ich sag mal so bezüglich Thema Beziehungen und so weiter, ist halt nichts, ne? Hatte ich noch nie. Noch nie? Nie, nein. Auch nicht vor bevor das ausbrach, diese Erkrankung? Nein, nicht wirklich, nee, nicht wirklich. Und du glaubst, dass es damit zu tun hat? Nicht nur. Also ich glaube auch, dass ich ziemlich spleenige Type bin. Ah ja. Das ist ja auch für Mathematikstudenten so. Nicht so ungut, liebe Mathematikstudenten, aber das ist schon ein eigenwilliges Völkchen bisweilen, zumindest die ich so kennengelernt habe früher. Ja, aber die sind alle ganz nett. Absolut. Ja. Sehr, sehr nette Leute, ja. Christoph, ein Gespräch könnte ich dir noch anbieten mit meinem Psychologen. Wie wär's? Ja, warum nicht? Also gerne. Könnte man ja mal gucken, ob man noch einen Aspekt vielleicht irgendwie findet. Ja, vielleicht. Deswegen habe ich auch unter anderem angerufen, vielleicht, um es vielleicht auch nochmal für die Zuschauer da draußen das ein bisschen klarer zu machen, was Agoraphobie eigentlich oder wie sich das äußern kann. Und dass Angst eben halt sehr individuell ausgeprägt sein kann. Absolut. Und so weiter. Eine Frage noch zum Schluss. Wenn du sagst, du sprichst öfters Leute auf der Straße an, die mit der Bitte, dass sie dir rüberhelfen. Mhm. Wie reagieren die in der Regel auf dich? Überrascht. Teilweise auch ganz normal. Mhm. Das heißt, also daraus schließe ich, dass sie schon des Öfteren, also dass sie zum einen sozial eingestellt sind und zum anderen auch schon des Öfteren Erfahrung gemacht haben, Leuten zu helfen, was ich übrigens auch tue. Also die haben nicht den Eindruck, dass sie verarscht werden? Nein. Mhm. Hatte ich nur einmal den Fall, aber... Oder es könnte ja auch eine Anmachmethode sein, ne? Wenn du dein junges Mädel ansprichst, könnten sie mir mal rüberhelfen über die Straße, dann könnte man ja ins Gespräch kommen. So. Damit habe ich so ein bisschen geliebäugelt, mit dem Nützlichen das praktisch zu verbinden. Hat aber noch nicht geklappt. Hat noch nicht geklappt. Gut, Christoph, dann vertiefen wir mal ein paar Sachen noch im Hintergrund. Vielleicht können wir dir noch ein bisschen irgendwas helfen. Das würde mich freuen. Danke für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Bitte. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 zu unserem Themen. Mein Leben ist nicht normal und die Barbara hat angerufen. Die Barbara ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Barbara. Ja, hallo Domian, schönen guten Morgen wünsche ich dir. Du hast aber eine junge Stimme. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich auch 13 Jahre auf Flirtlines gearbeitet. Ich muss ganz kurz was zu dem Alexander sagen, der vorhin angerufen hatte. Der auf eine Flirtline arbeitet? Genau. Also zwei Dinge haben mir gar nicht gefallen. Das mit Mutter, Sohn ist ein Grund, sofort aufzulegen. Mhm. Ich kenne die ganzen Bestimmungen. Pädophilie, Sodomie, Inzest ist strengstens verboten. Sich mit den Leuten zu unterhalten, bedeutet, das zu fördern. Mhm. Und fördern darfst du es nicht. Mhm. Also gut, aber das war jetzt nur bei Pädophilie hat er ja auch gesagt, dass er sofort auflegt. Bei Inzest und Sodomie und alles, das ist auch kein Spaß. Ich meine, gut, ich habe auch die Leute um den Tisch laufen lassen, 20 Runden. Ich kenne das. Also da waren Sachen bei gewesen. Wenn ich ein Buch drüber schreiben würde... Haben die bei dir auch gebellt? Die haben noch ganz andere Sachen bei mir. Das glaube ich. Also, die haben das Klo ausgeleckt, weißt du. Ja, gut, aber okay, das ist eine Sache, das sind spielerische Sachen. Aber darüber wollten wir gar nicht reden. Nee, genau, das wollte ich nicht. Du hast auch zu dem Thema angerufen, mein Leben ist nicht normal. Warum? Ja, genau, weil ich ein Nachtmensch bin, ich bin nur nachts auf. Ach. Und am Tage schlafe ich. Dann können wir uns ja fast die Hand reichen. Ja, ich habe mir auch immer solche Jobs ausgesucht, wo ich nachts arbeite und am Tage wach bin, weil ich habe einfach Angst, wenn es dunkel ist und dann kann ich nicht schlafen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte ein paar psychische Sachen gehabt, Depressionen und so. Und wenn ich nicht drauf achte, dann kommen die auch wieder. Das heißt, ich muss immer gegen kämpfen. Das ist von, also jeden Tag ist das ein Kampf aufs Neue, den du unbedingt, den du, ich will ihn gewinnen. Ja. Ne? Ansonsten kann ich allein in die Kiste springen. Wie sieht denn so im Moment konkret dein Leben aus? Was machst du in der Nacht? Also ich muss dazu sagen, ganz kurz, ich habe 3 Söhne, die sind alle gut geraten, erwachsen, die sind schon nah aus dem Haus. Aber als die Kinder waren, entschuldige, wenn ich unterbreche, als die Kinder waren, musstest du doch tagsüber wach sein. Ja, nein, ich habe mir mit meinem Mann die Klinke in die Hand gegeben, wir haben umschichtig gearbeitet. Ah ja. Mhm. Und ich habe meine Söhne alle gestillt, auch ziemlich lange und deshalb, und die haben nachts auch immer gequackt. Ja gut, und mein Partner jetzt, der ist, oh, jetzt hat mich was angeflogen, Hilfe, ist schon weg. Nein, der ist auch ein Nachtmensch, das heißt, wir ergänzen uns wunderbar und wir können beide das so leben, wie wir es wollen. Und das ist das einzig Gute an der ganzen Geschichte. Okay, nochmal, was machst du nachts? Naja, also ich telefoniere noch nicht mehr sehr viel. Ich werde auch irgendwann damit aufhören. Ach so, immer noch ein bisschen Flirtline-mäßig. Ja, ja, immer ein bisschen, aber es wird immer weniger. Ich lasse das auslaufen, weil nach 13 Jahren hast du die Nase voll. Glaube ich. Und ich bin auch jetzt Erwerbsunfähigkeitsrentnerin, weil ich bin sehr schwer krank und habe ein paar schwere Operationen, Darmoperationen und sowas alles. Hinter mich gebracht, war fast ein Vierteljahr jetzt im Krankenhaus voriges Jahr. Mhm. Und ich muss halt gegen viele Sachen kämpfen. Und mein Freund auch. Also wir hatten uns wirklich voriges Jahr die Klinke in die Hand gegeben. Ihr hat einen Blutsturz gehabt, ist fast verblutet. Mhm. 10 Tage später war ich im Krankenhaus. Um wie viel Uhr gehst du denn dann schlafen? Na, wenn es hell wird. Also im Sommer ein bisschen früher. Ja. Und wenn es so richtig hell ist und die Sonne reinscheint, dann kann man schlecht einschlafen. Und wie lange schläfst du dann? Naja, als alte Frau brauchst du nicht mehr so viel Schlaf. Na, bis wie viel Uhr dann ungefähr? Naja, es kommt drauf an, so bis 1, 2. Ja, das heißt, du kriegst dann im Sommer auf jeden Fall noch gut was vom Nachmittag und der Sonne mit. Ja, klar, ich gehe jetzt auch gleich um 3 einkaufen mit meinem Freund. Du gehst um 3 Uhr erst einkaufen? Ja, das ist ja nachts um 3, ist wunderschön. Bei uns bei Reichelt. Ich wohne in Steglitz in Berlin und da hat Reichelt. In Berlin. Ja, in Berlin. Ja, die machen Montag früh um 8 auf und erst Sonnabend abends um 23. und die man kann sagen, als Ursache, weil du Angst vor der Dunkelheit hast. Ja, der Schlaf. Immer schon gehabt? Ja. Ja, ich wurde als Kind mit dem Kobold Angst gemacht, der immer unterm Bett sitzt, wenn ich nicht schlafe. Ich meine, wenn ich jemand Angst mache, mit dem Kobold unterm Bett, wenn ich nicht schlafe, ist doch klar, dass ich guck auch immer, ob da ein Kobold bei mir unterm Bett ist. Ja, na klar, ich habe immer nachgeguckt und das war ein riesiges, großes Ehebett, wo ich drin geschlafen habe zwischen meinen Pflegeeltern, direkt in der Mitte. Da konnte ich es gar nicht einsehen, da ich schon vor Angst nicht schlafen können. Mhm. Aber das ist ja sonderbar. Heißt das, dass du dein ganzes Leben versucht hast, in der Nacht zu leben? Ja. So, wenn es irgendwie ging früher so. Nur dann zu schlafen, wenn es hell ist. Das ist ja verrückt. Im Winter gehst du dann viel später schlafen. Ja, klar. Wir sind da meistens immer so früh aufgeblieben, also das bis um 7 Uhr und dann. Aber zum Beispiel jetzt, du machst ab und zu ein bisschen Flirtline, aber was, jetzt ist es dann ja noch früh für dich, wir haben gerade 2:20. Genau. Was machst du in diesen Stunden zwischen, also im Winter jetzt zwischen 4 und 7? Na, ich sag dir, da gehen wir jetzt um 7 schlafen. Ja, ja, was machst du in dieser Zeit zwischen 4 und 7? Och, ich bin im Computer, ich lade mir ein paar Serien runter, guck mir was an, mein Freund und ich, wir sind natürlich beide Filmfreaks, da muss ich dazu sagen, wir haben so an die 3000 Spielfilme zu Hause. Das heißt, du guckst dann auch viel Fernsehen nachts? Also Filme? Ja, und wenn das Wetter schön ist am Tag, sind wir natürlich draußen, da schwingen wir uns aufs Moped und dann sind wir weg. Wir haben noch ein kleines Hündchen. Ah ja. Und der hat jetzt auch nachts angefangen zu krampfen, also die kriegt jetzt nachts neuerdings epileptische Anfälle mit 15 Jahren. Und da ist natürlich auch nachts nicht, aber wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang fast immer ausschließlich nachts gearbeitet. Gab es denn auch Zeiten, wo du nachts dann dich schon einsam gefühlt hast? Naja, ich war nie allein gewesen. Ich bin aus meiner Ehe raus und dann ist mir auch gleich mein Freund zugelaufen vor 20 Jahren. Mhm. Und seitdem sind wir auch zusammen, waren auch nur einmal ganz kurz getrennt. Und der ist auch immer nachts auf? Ja, klar. Ach so. Ja. Na gut, dann ist es natürlich einfacher. Der ist natürlich sich dir angepasst? Nein, auf keinen Fall. Wir haben uns beide gesucht und gefunden. Wir passen da wie ein Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt in Berlin. Und wir ziehen da wirklich beide an einem Strang. Ich meine, er schläft manchmal ein bisschen länger, bis 3, kann auch schon mal 4 werden, aber dann ist es, dann helfe ich ihm schon hoch, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch schwierig, so anderen Leuten begreiflich zu machen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe längst aufgehört, mich darum zu scheren, was andere Leute von mir denken. Ja, richtig. Und das ist das Schöne in der Nacht. Wir begegnen kaum dumme Menschen. Das stimmt, ja. Am Tage begegnen wir so viele dumme Menschen. Ja, es ist einfach nur noch schlimm. Aber das hat ja Einstein schon erkannt, ne? Aber das Wetter und die Dummheit der Menschen sind unendlich und nachts begegnen die nicht viel. Geht ihr auch schon mal nachts spazieren? Ja, na klar, ja. Natürlich. Wunderbar, es ist herrlich, ist das. Weißt du, wie es ist, morgen in Sonnenaufgang? Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Ich meine, gut, ich kann das deshalb machen, weil ich bin Erwerbsunfähigkeitsrentnerin und mein Freund ist auch sehr schwer krank. Der ist ja auch gerade mal wieder dem Tod von der Schippe gehopst. Und von daher gehen wir beide auch nicht mehr arbeiten. Ich habe meine Pflicht erfüllt mit 3 Kindern und 40 Arbeitsjahren. Was sagen denn deine Kinder dazu, dass die Mama so schräg ist? Also, es kommt immer darauf an, wie man Kindern die Welt erklärt. Und meine Kinder lieben mich, bis auf meinen großen Sohn, der hat in eine Spießbürgerfamilie eingeheiratet und wir haben auch leider keinen Kontakt, aber gut, das muss er selber entscheiden. Aber meine anderen beiden. Die nehmen das hin. Und die wissen auch, morgens um 10 kann man bei Mama nicht anrufen. Das geht nicht. Doch, das können sie schon, natürlich. Aber dann schläfst du. Ja, dann wäre ich wach und dann... Ach so, aber in der Regel will man dich ja nicht hören um die Zeit. Nein, das ist, also meine Kinder anrufen, das ist ein Ausnahmezustand. Wie ist denn das, wenn du Urlaub machst? Wenn du in Urlaub fährst? Naja, also, ja gut, wir sind immer so in Urlaub gefahren, also jetzt die letzten Jahre ja nicht mehr wegen unserer Krankheit. Und ja, da haben wir uns also immer so kleine Pensionen ausgesucht und sind auch meistens so gefahren, dass ich gesagt habe, du pass auf, jetzt ist es nachts um 1, was hältst du davon? Wir gucken, ob wir mal noch einen Zug irgendwie kriegen und dann fahren wir nach Italien runter. Ja, wir fahren auch meistens immer nachts mit dem Zug. Weil, wenn man in einem Hotel wohnt, ist das ja relativ schwierig. Da wird tagsüber dann sauber gemacht, da kommt das Zimmermädchen und so weiter. Eigentlich müsstet ihr euch dann eine Ferienwohnung nehmen. Ja, Pension. Wir haben meistens Pensionen gehabt. Ja. Also Hotels mag ich nicht. Weil ich habe mal kurzzeitig ein halbes Jahr nebenbei im Hotel gearbeitet. Und da habe ich gesehen, wie die sauber machen oder wie wir sauber machen mussten. Und da sind für mich Hotels einfach schon mal nicht mehr. Okay, das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Also, man kann sagen, die Barbara hat fast ihr ganzes Leben in der Nacht verbracht. Ja. Also nicht nur, aber schwerpunktmäßig. Ja. Und das wird auch so bleiben. Ich denke mal schon, weil ich habe gelernt, effektiv zu schlafen. Das heißt, also ich schlafe sehr schnell. Und genau, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Das ist für mich ein großes Problem, da ich ja nun auch nachts lebe. Ich kann ja auch, gehe mal sehr, sehr früh morgens erst ins Bett, weil ich nicht früher schlafen kann. Ich kann nie gut schlafen. Kannst du gut schlafen von der Schlafqualität her? Also ich schlafe schnell und fest. Das also da kann gut. Neben mir eine Bombe explodieren. Ah, ja. Mein Freund ist da ein bisschen empfindlicher. Der sagt dann, der macht mich wach, der rüttelt mich und sagt, hörst du, wie die über uns trampelt? Ich sage, bitte, ich habe es nicht gehört, bist du mich jetzt gerade eben wach gemacht. Also wunderbar. Also das klappt dann, selbst das klappt gut. Also da waren schon Sachen gewesen, also von Krach werde ich nicht wach, ein Zeichen, dass ich sehr tief schlafe. Absolut. Und dann ist es auch dein, vielleicht bist du ganz einfach so gepolt auch. Das ist dann dein Ding. Ich meine, wenn du 3 Kinder großziehst und die nachts dann immer blöken und wollen was trinken haben und die Mama hat sie immer bei sich. Da konnte ich manchmal nur 2 Stunden schlafen Verstehe. Barbara, sehr interessant. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Und schöne Grüße von Köln nach Berlin. Ja, ich wollte dir auch nochmal ein riesengroßes Kompliment machen. Es gibt ja viele Nachahmer, aber ich glaube, du bist da der Beste. Dankeschön. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, mache ich. Alles Tschüss. Klar. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Mein Leben ist nicht normal. Christo sagt das auch. Christo ist 28. Guten Morgen, Christo. Hallo, guten Christo. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. So, warum sagst du das? Ich sag das auch aus vielen Sachen, weil, also hauptsächlich, weil ich habe gestern angerufen bei die Dame mit den, wie hatte so viel Pickel und so. Wie hieß das nochmal? Akne Aversa hieß das, glaube ich, ja genau. Ja, genau. Und ich habe Abszesse in den Achselhöhlen. Oh, da kann man natürlich auch sagen, das ist kein normales Leben. Und deswegen habe ich auch meinen Job verloren. Also die werden richtig groß wie Tennisbälle ungefähr. Oh. Und ich wurde jetzt 2-mal schon operiert. Wie viel von diesen Abszessen hast du denn unter den Achselhöhlen? Meistens sind es nur sind es zwei jeweils in einer Achselhöhle, meistens zusammen. Was ja schon schlimm genug ist, wenn die Tennisball groß sind, dann kann man ja gar nicht, du kannst ja gar nicht die Arme dann ganz. Nein, kann ich nicht. Ganz ehrlich, wenn ich dir das jetzt sage, tut mir leid, aber ich kann noch nicht mal auf Toilette gehen. Also wenn du groß musst, du kannst dir nicht den Popo abwischen. Achso, verstehe, nicht. Weil du die Bewegung nicht hinkriegst. Ah, ja. Nein, das geht nicht. Mhm. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Das tut wahrscheinlich dann auch unter den Armen enorm weh. Das tut enorm weh. Das sind Schmerzen, die wünscht mein Feind nicht. Und ja. Diese Abszesse sind gefüllt dann mit einer eitrigen Flüssigkeit. Eiter und Blut, ja. Mhm. Eiter und Blut. Was habe ich gesagt? 28. Wie lange hast du es schon? Seit ungefähr 6 Jahren. Wie fing es an? Einfach so. Also meine Mama hat das auch. Mhm. Die ist jetzt 63. Mhm. Bei der hat es aufgehört. Die hat auch die Narben unter den Achseln und so. Die wurde auch schon zigmal operiert. Ach, bei der hat es jetzt aufgehört? Nach wie vielen Jahren hat das aufgehört? Oh, ich glaube nach 40. Nach 40 Jahren? Ja. Es kommt einfach und geht einfach. Kann man das sagen? Also ich war bei zig Doktoren. Jeder hat mir was anderes gesagt. Der eine sagt mir, das ist Stress. Der andere sagt mir, das ist, wenn sich das Haar nach innen wendet und dann entzündet sich das. Mhm. Der andere sagt mir was anderes. Ich weiß nicht, was es ist. Also du stehst vor einem Berg und deine Mutter hat das auch nie richtig erfahren, was die Ursache ist. Also nee, hat sie auch nicht. Aber interessant ist ja, dass die kommt aus Griechenland, die weiß sowieso nicht, was los ist. aber das heißt, bei ihr ist es dann wirklich, hat es dann aufgehört und war weg? Bei ihr hat es aufgehört, ja. Mhm. Was macht man außer chirurgisch dagegen? Man kann da nur diese Mullbinden mit einer Passe, mit so einer schwarzen Passe, so einer antiseptischen Passe da dran kleben, ja. Und dann kann man das machen. Und ich habe jetzt schon so viele Narben da, dass ich mich nicht mehr traue, so ärmellos. Also vorgestern und gestern war ja so warmes Wetter bei uns hier. Ich habe mir ein Hemd angezogen. Ne? Ein kurzärmeliges, aber kein ärmelloses mehr. Wegen der vielen Narben. Oder hast du im Moment auch wieder so einen Tennisball-Abszess? Ich habe keinen Tennisball, ich habe eine offene Wunde im Moment. Mhm. Wie oft bist du operiert worden schon daran? Zweimal? Zweimal im Krankenhaus und einmal ambulant. Mhm. Also eigentlich dreimal. Jetzt hast du gerade so eine Bemerkung gemacht, dass du deshalb, habe ich das richtig verstanden, dass du deshalb nicht mehr arbeiten kannst? Ja, also ich war 3 Monate krankgeschrieben. Mhm. Was hast du gemacht vorher? Ich war Groß- und Außenhandelskaufmann. Ja. Gelernt in der Firma und gearbeitet in der Firma, 7 Jahre lang. Mhm. Und ja, dann kam es und kam es ab und zu mal. Dann, das waren keine Tennisbälle, das war halt klein, aber ich war in der Kommissionierung, ich musste schleppen, richtig. Mhm. Ne? Mhm. Das ging und, nicht. Ja, musste ich krank machen. Ne? Mhm. Und das war ab und zu. Und dann wurde ich einmal operiert, zweimal operiert, das dritte Mal. Na, und dann, wo ich das dritte Mal operiert war, 3 Monate krankgeschrieben. Dann kam ich zurück und durfte eine Woche arbeiten und dann wurde ich hoch zum Chef geholt und der hat mir dann diesen Vereinbarungsvertrag da hingelegt und hat gesagt, du kriegst eine Abfindung und tschüss. Ja, verstehe. Hast du nicht gerade gesagt, dass du 2-mal operiert worden bist? Oder 3-mal? Ist auch egal. Ambulant 1-mal. Insgesamt, also richtig operiert im Krankenhaus 2-mal. Ach so, ambulant, das muss man unterscheiden, ja, ist völlig klar. Mhm. Ja, also im Krankenhaus lag ich 2-mal, ambulant war 1-mal. Mhm. Das war das allererste Mal, da waren sie noch nicht so groß. Was macht das mit der Psyche, wenn man sowas hat? Die macht einen kaputt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie schränkt es dein normales Leben ein oder wie hat es dein normales Leben verändert? Also, ich war voll im Beruf, hatte Geld, hatte Auto, hatte Wohnung, hatte alles. Freundin? Jetzt, ja, habe ich auch. Hast du immer noch im Moment? Habe ich immer noch, ja, Gott sei Dank. Aber es ist schwer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich weiß nicht, wo ich arbeiten soll. Aus Frust haben meine Freundin und ich uns Geld genommen, haben Schuhe gekauft und jetzt gehen wir samstags auf dem Trödel und verkaufen Neuwagen. Ach so. Einfach und, so. Und das bringt was ein? Ja, das bringt schon ein, aber das ist schon eine Strapaze. Verstehe. Wie gehst du denn mit deiner Freundin um? Schämst du dich vor deiner Freundin? Vor ihr nicht, nein. Ach. Gott sei Dank nicht. Sie weiß das, sie kennt das. Es war, als ich das zweite Mal operiert wurde in der Klinik, haben sie mir den rechten Arm nicht richtig abgebunden. Und wäre sie nicht da gewesen, wäre ich verblutet, ganz ehrlich. Das ganze Laken war voller Blut. Ja. Und ich wusste nicht, ich war noch voll weg von den ganzen Medikamenten. Und sie hat zu mir gesagt, willst du einen Schluck Wasser? Und ich habe einfach gesagt, ja, und habe versucht hochzukommen so ein bisschen. Und da hat sie das alles gesehen. Alles voller Blut, falsch abgebunden. Und wenn sie nicht da gewesen wäre, wann wäre der Doktor gekommen? Verstehe. Ich weiß es nicht. Du hast gerade gesagt, dass du jetzt eine unter einem Arm eine offene Wunde hast. Warum ist die offen? Ich weiß nicht, die ist schon seit bestimmt 2-3 Monaten offen. Die bleibt einfach offen. Das bedeutet, ich stelle es mir äußerst unangenehm vor, dass es nässt, dass es weh tut, dass man es ständig verbinden muss. Ja, das nässt, das tut weh, da ist Schorf drauf. Ne? Und dann gerade bei der Hitze beispielsweise jetzt in den letzten Tagen ist das natürlich ganz, ganz unangenehm. Zum Beispiel, ich bin eigentlich ein sehr hygienischer Mensch. Ich kann mich nicht unter den Achseln rasieren. Kann ich nicht. Das geht nicht, weil da so viele Furchen und Schorfen sind. Klar. Geht einfach nicht. Kann ich nicht machen. Ich kann da nur mit einer Schere oder ich kann meiner Freundin sagen, bitte, ne, mach mal. Das macht ihr auch. Also Christoph, soweit ich weiß, ist gestern, da sind eine ganze Menge Sachen bei uns eingetrudelt zu der Anruferin mit der Acne Aversa. Tipps und Ratschlägen. Vielleicht, wir gucken mal, dass wir dir da vielleicht die Sachen auch weiterreichen, dass du da einen Nutzen rausziehen könntest. Das wäre nett. Hast du dich denn schon so richtig rundherum medizinisch informiert, was möglich ist zu tun? Hast du das Gefühl, dass du alles schon weißt und ausprobiert hast? Also ich habe das Gefühl, dass ich alles gemacht habe, bei jedem Arzt war. Ich habe da auch das Gefühl, dass ich alle Informationen eingesammelt habe. Ich habe auch gelesen. Was soll ich machen? Interessant finde ich ja, wenn ein Arzt gesagt hat, das hat auch mit Stress etwas zu tun. Ja. Glaubst du, dass es da sogar einen psychosomatischen Zusammenhang gibt? Es kann schon gut sein, ja. Wie war denn das damals, als das ausgebrochen ist? Warst du da in einer Lebenssituation, die dich sehr gestresst und belastet hat? Sehr. Weil mein Papst ist gestorben, als ich 12 war. Meine Schwester ist abgehauen, ungefähr als ich 16 war. Also ich habe eine ältere Schwester. Und ich habe keine deutschen Verwandten. Und ich habe nur griechische Leute. Und naja, du weißt, da muss man den Mann stehen, ne? Verstehe. Du hast es ja nun dann auch leibhaftig mitbekommen bei deiner Mutter, wenn die 40 Jahre darunter gelitten hat. Wie hat sie das seelisch verarbeitet, diese Schwere? Sie ist arbeiten gegangen. Ganz ehrlich, sie ist arbeiten gegangen. Mit diesen Dingern. Und hat es verdrängt, soweit das möglich war. Oder hat die Zähne zusammen? Mein Vater war Fleischermeister und sie hat in dieser Firma gearbeitet. Immer mit Schmerzen? Immer mit Schmerzen, immer. Sie hat es trotzdem gemacht. Sie ist nicht zu Hause geblieben, sie hat nicht krank gemacht, sie ist arbeiten gegangen. Wie ist es denn jetzt dann für Sie? Das muss doch für Sie ein paradiesischer Zustand sein, dass Sie nach 40 Jahren dann diese Erkrankung los ist. Ja, für Sie ist es wahrscheinlich sehr schön, ja. Sie ist jetzt auch im Moment in Griechenland bei meiner Oma. Ja, für Sie ist es wahrscheinlich sehr schön. Aber für mich, aber sie weiß, dass ich Schmerzen habe und sie weiß auch, dass ich meine rechte Hand nicht richtig bewegen kann. Und, und sie kann dir nicht helfen. Ich kann sie schon bewegen, ne? Aber es tut weh. Es tut einfach weh. Also Christian, wie gesagt, wir gucken mal nach. Vielleicht sind da doch interessante Sachen eingetrudelt in der Zeit, die dir vielleicht auch helfen können. Würde mich freuen. Würde aber jetzt gerade mal eben, wo wir noch ein paar kurze Zeit noch haben, du bist Grieche, sagst du. Ja. Die Familie sind alles Griechen. Wie? Vielleicht ganz kurz noch ein Statement zu der aktuellen Krise in Griechenland. Was sagst du dazu? Ganz ehrlich, der Staat ist selber schuld. Der Staat ist selber schuld. Hast du Verständnis für die Protestanten auf den Straßen? 100%. Ach, für die hast du auch Verständnis. Was wäre denn für dich eine Lösung? Es gibt keine Lösung mehr. Das ist kaputt einfach. Der Staat hat sich selbst runtergewirtschaftet in all den Jahrzehnten. Ja, der hat sich selbst runtergewirtschaftet. Er hat sich so viel genommen und kann nichts mehr zurückgeben. Das ist einfach nur pleite gegangen. Verstehe. Lieber Christo, die Sendung ist rum. Ich danke dir und wünsche dir von Herzen alles Gute und wir melden uns vielleicht nochmal bei dir. Domian, du bist der Hammer. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Christo. Ciao. Alles klar. In der Technik, Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio ins Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr